Sein Freund und Verbündeter war der deutsche Karl Schurz. In einem Brief schrieb er später: »Man sagt mir nach, dass ich Lincoln zum Präsidenten gemacht habe.« Kokett fügte er hinzu: »Das ist nun gewiss nicht wahr, aber dass man es mir nachsagt, zeigt wohl, dass ich einiges dazu beitrug.« Lincoln war 1860 und 1864 Kandidat der Republikaner, die sich nun, mehr als 150 Jahre später, anschicken, Donald Trump in diese Rolle zu wählen. So tief ist diese Partei gesunken. Sie war einst mit den edelsten Absichten gegründet worden. Gegen die Sklaverei, für die Freiheit. Jetzt legt sie sich wahrscheinlich einem Mann zu Füßen, der sich rassistisch äußert und Politik nach Wirtshausart betreibt. Trump wird zum Totengräber dieser einst so stolzen Partei. Deutschland geht das eine Menge an, nicht nur, weil wir in Zukunft in einer Trump-Welt leben könnten, auch weil ein Teil der besten deutschen Traditionen in dieser republikanischen Partei steckt. Das liegt an Karl Schurz, aber auch an Friedrich Hecker, Gustav Struve, Franz Siegel. Leider ist das weitgehend vergessen, so wie diese hervorragenden Männer weitgehend vergessen sind. Als Freiheitshelden verehren die Deutschen Stauffenberg, die Geschwister Scholl oder den Kreisauer Kreis. Den Widerstand gegen Hitler also. Aber es gab schon davor ungestümen Freiheitsdrang in Deutschland beim Revolutionsversuch von 1848, an dem Schurz, Hecker, Struve, Siegel beteiligt waren. Danach emigrierten sie in die USA und kämpften ein zweites Mal für die Freiheit. Diesmal nicht für die eigene, sondern für die der Sklaven als Mitbegründer oder frühe Aktivisten der Republikanischen Partei. Im Bürgerkrieg waren alle vier Offiziere der Union. Ihre Lebensgeschichten sind deutsch-amerikanische Erzählungen über Freiheitsdrang und Demokratie. Friedrich Hecker, geboren 1811, arbeitet als Jurist und Politiker im Großherzogtum Baden, als im Februar 1848 eine Revolution in Frankreich ausbricht. Der Funke springt über den Rhein. Hecker will Demokratie und Freiheit nun auch in seiner Heimat durchsetzen, wie viele andere Deutsche. Mit Gustav Struve, geboren 1805, ebenfalls Jurist und Politiker, zieht er ins Frankfurter Vorparlament ein, aber schon bald wieder aus, weil die Mehrheit nicht so radikal ist wie er und Struve. Am 12. April ruft Hecker in Konstanz zu einem Revolutionszug auf. Mit bis zu 80.000 Kämpfern haben er und Struve gerechnet. Als Hecker am Tag darauf einen Marsch auf die badische Residenzstadt Karlsruhe beginnt, folgen ihm 52 Männer, berichtet Struve in seiner »Geschichte der drei Volkserhebungen in Baden«. Den Bürgern ist das Herz in die Hose gerutscht. Struve, jetzt machen wir aber freilich die leidige Erfahrung, dass viele von denjenigen, welche früher am meisten geschrien und getrieben hatten, sehr kleinlaut geworden waren. Ein paar hundert Bauern und Bürger schließen sich unterwegs noch an, aber das reicht nicht. Bei Kandern unterliegt Heckers kleiner Trupp bei einem Scharmützel Regierungssoldaten. Hecker flieht über den Rhein. Nicht besser geht es Struve und dem ehemaligen Leutnant Franz Siegel, geboren 1824, als sie Freiburg erobern wollen. Auch sie müssen fliehen. Im Frühling 1849 nimmt die deutsche Revolution einen neuen Anlauf. In Bonn schließt sich Karl Schurz, geboren 1829, Student, den 120 Bürgern an, die das Siegburger Zeughaus stürmen wollen, um Waffen für den Kampf gegen die preußischen Regierungstruppen einzusammeln. »Ich ließ alles liegen, wie es eben lag, kehrte der Vergangenheit den Rücken und ging meinem Schicksal entgegen«, schreibt er in seinen Lebenserinnerungen. Es ist ein großer Satz über die Kraft der Freiheit. Für sie riskiert Schurz alles. Der Marsch nach Siegburg wird ein Desaster. Die Aufständischen sind von 34 heranreitenden Dragonern so verschreckt, dass sie ihren Plan aufgeben. Ein lächerlicher, schmachvoller Ausgang, schreibt Schurz. Ein Zurück in das alte Leben gibt es für ihn nicht mehr. Er wandert erst in die Pfalz und dann ins badische Rastatt, die letzte Bastion der Revolution. Die Stadt wird bald von den Preußen belagert, unter Führung des Kartätschenprinzen Wilhelm, später der erste deutsche Kaiser. Am 23. Juli geben die Revolutionäre auf. Schurz flieht durch einen Abwasserkanal und landet im Schweizer Exil. Es fällt ihm nicht ein, hier zu vergammeln. Als er hört, dass sein Universitätslehrer Gottfried Kinkel wegen revolutionärer Umtriebe im Spandauer Zuchthaus gelandet ist, riskiert er wieder alles, diesmal für die Freiheit von Kinkel. Er reist inkognito nach Preußen, wo ihm die Todesstrafe droht, und lässt Geld sammeln, um Kinkel zu befreien. Damit besticht er den Gefängniswärter Georg Brune. Kinkel und Schurz fliehen über das Meer und landen zunächst in Edinburgh, dann in London. Schurz zieht weiter in die USA. Hecker, Struve und Siegel sind schon dort. Schurz reist bald nach Washington und sieht sich im Kongress um. In seinen Erinnerungen analysiert Schurz Politik und Bürokratie in den USA und wirkt in diesen Passagen wie ein kleiner Tocqueville. Alexis de Tocquevilles Analyse von 1835 über die Demokratie in Amerika aus französischer Sicht ist bis heute ein Standardwerk. Schurz findet, dass der öffentliche Dienst in einem liederlichen Zustand ist. Oktober 1854. Den deutschen 48ers, wie sie in den USA genannt werden, den 48ern, wächst just zu jener Zeit eine neue Aufgabe zu. Wieder ist ihr Freiheitsdrang gefordert. Die Südstaaten betreiben Sklaverei, die Nordstaaten nicht. Was ist mit den Territorien, die im Westen neu erschlossen werden? Das Kansas-Nebraska-Gesetz sagt, die Sklaverei ist auch hier erlaubt. Nun reicht es vielen im Norden. Sie gründen eine neue Partei, die Republikaner. Die 48ers sind dabei. Hecker schreibt einem Bekannten, wir Deutsch-Amerikaner-Flüchtlinge können nicht für die Ausbreitung der Sklaverei gehen. Wir beschimpfen unsere Vergangenheit, die Fahne, unter der wir gefochten und unsere Brüder gestorben sind. Wir entehren die Gräber unserer standrechtlich Gemordeten. Den Brief hat Sabine Freitag in ihrer Dissertation Friedrich Hecker, Biografie eines Republikaners, ausgegraben. Rund 3 Millionen Deutsche leben zu jener Zeit in den USA. Hecker und Schurz sollen sie für die Republikaner gewinnen. Sie reisen durch den Mittleren Westen und den Norden und halten Reden vor Hunderten, vor Tausenden. Hecker, schon seit Studentenzeiten der krasse Hecker genannt, ist sich nicht zu schade, zusammen mit dem Immigranten Gustav Körner aufzutreten. Als Studenten hatten sie sich duelliert. Jetzt zählt nur noch die Partei, Schurz. Ich glaube, es kann ohne Übertreibung gesagt werden, dass es niemals in der Geschichte dieser Republik eine politische Bewegung gegeben hat, in welcher das rein moralische Motiv so stark, ja, so vorherrschend und entscheidend war. Von den Republikanern ist die Rede, kaum zu glauben. Aber die Partei in Gründung macht es den Deutschen nicht leicht. Sie hat einen nativistischen Flügel von in den USA geborenen Nichtkatholiken, die sich von den Immigranten überfremdet fühlen. Die Probleme sind offenbar in allen Zeiten ähnlich. Die Deutschen sind nicht besonders assimilierungswillig. Sie sprechen gern Deutsch miteinander und lesen deutschsprachige Zeitungen wie das Belleviller Volksblatt, die Illinois Stadtzeitung, die New Yorker Abendzeitung, den Anzeiger des Westens in St. Louis. Die darüber empörten Nativisten der Republikanischen Partei organisieren sich in Logen und nennen sich die Know-Nothings. Denn, das soll ihre Antwort sein, würden sie nach ihren Umtrieben befragt. I know nothing, ich weiß nichts. Es gibt eine fremdenfeindliche Tradition, in der der Know-Nothing-Trump steht. Die 48ers lassen sich nicht beirren. Zum Maulkorb ist meine Schnauze zu ungestaltet, schreibt Hecker später an Schurz. Sein Blockhaus brennt zum Teil nieder. Er vermutet Brandstiftung, ob von Anhängern der Demokraten, die für die Sklaverei eintreten, oder von Know-Nothings, weiß man nicht. Im Jahr 1860 ziehen die 48ers für Abraham Lincoln in den Wahlkampf. Kurz nach seinem Sieg belagern Rebellen das Bundesfort Sumter in South Carolina. Der Bürgerkrieg bricht aus. 11 Südstaaten gegen die Union. Freunde der Sklaverei gegen Freunde der Freiheit für alle. Für die 48ers ist klar, was sie zu tun haben. Friedrich Hecker verlässt seine Farm in Belleville und wird Soldat. Franz Siegel, der Oberlehrer ist, verlässt seine Schulen in St. Louis und wird wieder Soldat. Gustav Struve, der an einer Weltgeschichte aus sozialistischer Sicht schreibt, lässt die Feder fallen und wird Soldat. Karl Schurz, der von Lincoln zum Botschafter der USA in Spanien ernannt wurde, hält es dort nicht lange aus und wird Soldat. Sie sind jetzt Yankees, also Kämpfer für die Union. Diesen Deutschen ist klar, dass Menschenrechte nichts taugen, wenn sie nicht für alle Menschen gelten. Über 200.000 Deutschstämmige sollen auf Seiten der Union gefochten haben. Hecker führt erst das 24. Illinois Regiment, dann das 82. Illinois Regiment. Es ist Teil des 11. Infanteriekorps der Army of the Potomac, das zeitweise von Generalmajor Franz Siegel kommandiert wird. Die dritte Division des Korps befehligt Brigadegeneral Karl Schurz, später ebenfalls Generalmajor. Viele ihrer Männer sind Deutsche. Die Soldaten singen auf ihren Märschen ein Lied in einem herzzerreißenden Denglisch, Avant la lettre. Es heißt, I'm going to fight mit Siegel. Ich kämpfe für Siegel. Auszug aus dem Text, der in genau dieser Orthographie aufgeschrieben wurde. Dem deutschen Mans mit Siegels Band, at fighting have no rival. Und wenn Chef Davis means we meet, wie Schlauch em like the devil. There's only fonting what I fear. Van petting for the eagle. I won't get not no lager beer. When I goes to fight mit Siegel. Jefferson Davis ist der Gegenpräsident der Südstaaten, der Igel, der Adler, das Zeichen der Union. Den Rest muss man sich zusammenreimen. Ist klar, dass die Deutschen nur eine Sache fürchten, dass es kein Bier gibt. Bei der Schlacht von Gettysburg sind Schulz und Hecker an der Front. Die Unionsarmee siegt, siegt auch bei Chattanooga, wo heute Volkswagen eine arg gebeutelte Fabrik betreibt. Sie nimmt Atlanta und die Hauptstadt Richmond ein. Anfang April 1865 ist der Süden geschlagen. Am 14. April erschießt der Schauspieler John Wilkes Booth den Präsidenten Abraham Lincoln in einem Theater von Washington, D.C. Doch die USA sind wieder vereint. Für die 48ers geht der Kampf weiter. Die Freiheit bleibt bedroht. Nun ist es die Freiheit zum Bier trinken. Die Temperenzler setzen den Deutschen zu, puritanische Amerikaner, die den Genuss von Alkohol verbieten wollen. Naturgemäß haben einige Deutsche in den USA sofort Brauereien gegründet. Auch dieser Kampf wird zunächst gewonnen. Als die Republikaner immer konservativer werden, engagieren sich Hecker und Schurz für eine liberale Plattform in der Partei, was heute ebenfalls eine Wohltat wäre. Schurz macht Karriere in der Politik. Von 1869 bis 1875 vertritt er Missouri als Senator in Washington. Von 1877 bis 1881 ist er Innenminister der USA, reformiert den öffentlichen Dienst, kümmert sich um Indianerfragen und befördert grunddeutsch den Waldschutz. Eine Karikatur zeigt ihn als Oberförster. Seine Frau Margarete hat den ersten Kindergarten der USA gegründet und macht daraus eine Bewegung. Ihretwegen sagen die Amerikaner bis heute Kindergarten. Als Schulz 1906 in New York stirbt, schreibt sein Freund Mark Twain einen Nachruf in Harper's Weekly. Er nennt ihn den Lotsen. Die USA haben Schulz mit ihrer größten Auszeichnung geehrt. Er wurde eine Figur Hollywoods. Der große Edward G. Robinson spielt ihn in John Fords Western Cheyenne. Ein Denkmal aus Bronze existiert ebenfalls in New York. Für Hecker steht je eines in Cincinnati und St. Louis, für Siegel in St. Louis und New York. Bei all ihren Schwächen, Irrtümern und Verstiegenheiten stehen die vier für das Edelste, was in der politischen Geschichte der Deutschen zu finden ist. Freiheitsdrang, Staatsbürgerlichkeit, demokratische Gesinnung, Gerechtigkeitssinn, aufgeklärte Wehrhaftigkeit. Sie haben nicht verdient, dass sie von den Deutschen vergessen wurden. Warum spielen sie keine Rolle mehr? Vielleicht, weil ihre Revolution nicht erfolgreich war. Vielleicht, weil alles, was den Geschichtsbruch von 1933 nicht verhindern konnte, wenig zählt. Vielleicht auch, weil den Deutschen die Freiheit traditionell nicht so viel gilt wie den Amerikanern. Das alte Zuhause des Kartätschenprinzen und Kaisers Wilhelm I., das Berliner Stadtschloss, wird gerade neu gebaut. Kann man ja machen, aber auf den Schlossplatz gehört ein Denkmal für Hecker, Schurz, Struve, Siegel. Der Artikel Das Erbe der 48ers von Dirk Kurpjoweit erschien im Spiegel Nummer 14 vom 2.4.2016. Der Artikel wurde für diese Niemandsland-Sendung gekürzt und an einigen wenigen Stellen ganz leicht, ohne Sinn entstellend zu sein, verändert. Thank you. sieht avec plaisir. Okay, my darling, we leave for you. For the music spielt dazu. Oh, please, my boy, give me schnell a kiss. Merci, madame. Oh, here a hand sign, please. Okay, my sweetheart, we leave and you. For the music spielt dazu. How do you do, how do you do, how do you do, di di di di. How do you do, how do you do, ba di di da di di di di. I thank you, 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Here's a four names, suffer the fix. How do you do, ba di di da di di di. How do you do, ba di di da di di di. Ich danke sehr, mein Herr, merci beaucoup. Und die Mama singt mir das Kaffee. Und die Musik spielt dazu. Musik aus der unvergesslichen Zeit der großen Schlagererfolge. 50 goldene Schlagererinnerungen kreisen hier auf unserem Plattenteller. Eine dieser Erinnerungen habe ich gerade gespielt. Iska Gerry mit den Kamaleones. Und die Musik spielt dazu. Mittlerweile ist auch Werner hier im Studio eingetroffen. Hallo, guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Alles okay? Soll ich jetzt singen zum Thema Schlager? Singen? Ja, wenn du einen drauf hast. Billy Moore zum Beispiel. Billy Moore. Oder warum gibt's kein Bier auf Hawaii? Kann man das zur Sorte Schlager zählen? Ja, klar. Also, gestern haben wir einen schönen Schlager gehört im Unterricht. Ich gehe noch zur Schule von Manuela. Ich weiß nicht, ob du den noch Manuela im Kopf hast. Ich gehe noch zur Schule, ich habe keine Zeit. Oder mit 17 fängt das Leben erst an. Oder Gitte. Oder mit 17 hat man noch Träume. Genau. Udo Jürgens. Ja, die Welt. Wie sieht sie aus? Was ist los? Was ist im Busch? Was geht ab? Draußen in der Welt und auch hier in der Stadt. Wir werden Ihnen heute, meine Damen und Herren, ausführlich Auskunft geben und versuchen, Ihnen ein paar Analysen zu bieten über das aktuelle Weltgeschehen. Da gibt es zuerst einmal die Panama-Papiere. Das Thema ist längst noch nicht gegessen. Hier gibt es einen Rücktritt in Spanien. Ein Minister ist zurückgetreten. Der hört auf den lustigen Namen Soria. Soria ist auch eine Stadt. Das ist der sogenannte Industrieminister und der hat bis zum letzten Moment noch geleugnet und abgestritten, dass er überhaupt irgendwann im Leben mal eine Briefkastenfirma hatte. Jetzt hat man aber die nächste erwischt und jetzt konnte er nicht mehr. Jetzt musste er sagen, ich habe das vergessen. Ich konnte mich an meine Briefkastenfirmen, die mir Tausende von Euros einbringen, überhaupt nicht mehr erinnern. Mit solchen Dummköpfen müssen wir uns rumschlagen, anstatt dass er in Handschellen aus dem Ministerium geführt wird. Verkriecht er sich jetzt in der Provinz und hat abgeschworen. Seine eigenen Parteigenossen haben ihn gezwungen, zurückzutreten. Oder wir machen einfach die Revolution und dann stecken wir solche Leute ins Volksgefängnis. Ne? Ja. Naja gut, zu diesem Thema Panama-Papiere haben wir ja letzte Woche schon angefangen, was zu sagen. Also ich hoffe, dass das noch Wochen und Monate lang weitergeht, weil es kommt ja wirklich alle zwei Tage wieder ein neuer Skandal oder Schlager, hast du ja vorher gesagt, ein neuer Schlager raus. Ja. Zu diesen Steuerparadiesen, Steueroasen, zu diesen Offshore-Plätzen. Und also, wie gesagt, Panama ist wahrscheinlich weltweit das Land mit der größten Rechtsanwaltsdichte, ne? Also mit den meisten Rechtsanwälten pro Quadratmeter. Ne? Und, ja, ich glaube, die haben auf 100 Einwohner 20 Rechtsanwälte oder sowas. Ja, weiß ich jetzt auch nicht mehr genau. Ne? Aber jedenfalls diese Rechtsanwaltskanzleien dort in Panama, die beschäftigen sich eben hauptsächlich mit der Gründung von Briefkastenfirmen. Ne? Und was sie anbieten, das sind also Briefkastenfirmendienstleistungen. Ne? Und uns als frühere oder immer noch Deutschlehrer freut es natürlich, sowas zu hören. Ne? Wie musste das dann auf Spanisch sagen? Also Servicios Financieros para las Empresas de Buzón. De Buzones, ja, irgendwie so. Im Deutsch sagt man das in einem Wort, Briefkastenfirmendienstleistung. Und früher, wo wir den Schülern noch dann die Komposita erklärt haben im Deutschen, da mussten wir immer zurückgreifen auf Donaudampfschifffahrtsgesellschaft. Ne? Kapitänsgattin. Genau. Und also eine von diesen Firmen, von diesen Rechtsanwaltskanzleien Panama war ja diese Mossack y Fonseca. Also die alleine, die haben mehr als 300.000 Briefkastenfirmen gegründet und zwar nicht nur in Panama, sondern auch in 21 anderen Steueroasen. Ja. Und also die Enthüllungen gehen immer weiter. Und zwei Leute, die es jetzt hier in Spanien getroffen hat, also es gibt noch mehr, aber ich sage nur die zwei von der letzten Woche, da ist der in erster Linie, den du sagst, diesen Soria, also unser Minister für Energie und Industrie. Aber gut, im Grunde ist es mehr als unser Minister, der Agent in der Regierung der größten Energiekonzerne wie Repsol oder Gas Natural oder Iberdrola, Endesa und wie sie alle heißen. Dieser Mensch, erklärter Feind der erneuerbaren Energien, ne? Freund der Atomlobby, also er steht für Ölbohrungen in den Kanarischen Inseln, Laufzeit von AKWs immer wieder und nochmal verlängern, wie jetzt in Garoña, steht für brutale Erhöhung der Strompreise, für Fracking und ist auch der Erfinder der Idee, die Sonne zu besteuern, ne? Dass also diejenigen, die sich auf eigene Kosten Solarzellen aufs Dach montieren, von ihrem Häuschen, dass sie für den Teil, den sie selber konsumieren, auch nochmal extra Steuern bezahlen. Ja? Und dieser Mensch, wie du gesagt hast, kommt jetzt über, raus über Panama, geht's nach Bahamas und dort entdeckt man dann eine Firma, die hieß, oder heißt, nee, die hieß, die gibt's inzwischen nicht mehr, UK Lines Limited. Und wer war der Direktor da oder der Geschäftsführer? Eben dieser Herr Soria. Ne? Diese Firma wird gegründet von Canal Trust und die haben jetzt, kam dann raus, auch noch eine andere Firma gegründet, nämlich Mechanical Trading Limited. Und wer sind die zwei Aktionäre von dieser Mechanical Trading Limited? Das sind wieder zwei kleine GmbHs, die haben zufällig den Sitz ihrer Firma an der gleichen Adresse und ist in Jersey. Also die Niederlassung ist in Jersey, dort werden die Firmen gegründet, das ist da im Kanal de la Mancha. Und also wir brauchen gar nicht mehr nach Panama. Wir haben das jetzt auch hier in Jersey zum Beispiel, nicht nur in Liechtenstein, in der Schweiz und so weiter. Wer sind die Geschäftsführer dort? Ach, mir, Herr Soria und auch sein Bruder. Also sein Bruder ist heute Unternehmerberater, Konsultor, Geschäftsmann auf den Kanarischen Inseln, sehr erfolgreich natürlich. Und unser Soria, der war in dieser Zeit schon Bürgermeister damals in Las Palmas auf den Kanarischen Inseln. Ne? Und also all das hat er abgestritten, die Version wieder geändert. Ja, ihr habt mich ja nach der einen Firma gefragt und nicht nach der anderen. Und ist also dermaßen in Widersprüche gekommen, dass er jetzt tatsächlich zurücktreten musste. Zum ersten Mal in 40 Jahren nach Francos Tod muss jetzt ein Minister abtreten, der im Amt ist. Ja. Und also von dieser letzten Firma, die man da jetzt in Jersey entdeckt hat, die war wiederum Mehrheitsaktionär von einer anderen Gesellschaft, die heißt Oceanic Lines Limited. Und dort war er auch ein Jahr Direktor. Und diese Gesellschaft, die wurde übrigens erst vor 2 Monaten aufgelöst, aber natürlich, er war schon längst wieder weg, von einem gewissen Herrn Manuel Cadi Pereira. Und wie es der Zufall will, dieser Mensch war ein früherer Gesellschafter von dem Vater von Soria. Also so, wo du ziehst, an welchem Ende vom Wollknäuel, es geht immer weiter und immer mehr Geschichten kommen raus. Also das war jetzt nur das Beispiel aus Spanien. Für die weltweit passieren ja die gleichen Geschichten. Ne? In Pakistan, in Island, weiß der Teufel noch wo, in der Ukraine, der Poroschenko, die mussten zurücktreten. Cameron in England hat Probleme. Also das sind diese Gangsterbanden, die uns regieren. Und dann, das fand ich auch noch witzig, also jetzt ist er gestern nach 5 Tagen hin und her, macht er dann seine Rücktrittserklärung und sagt, ja, also unwiderruflich trete ich jetzt zurück. Also es klingt fast wie eine Drohung. Der sagt uns, ich trete unwiderruflich zurück. Also ihr habt es am Grunde selber zu verantworten, ne? In dem Ton. Ja. Und dann sagt er auch noch, ja, ich habe mich geirrt. Und dann hört sich ja erstmal ganz gut an, aber dann hörst du weiter, was er sagt. Er hat sich geirrt. In seinen Erklärungen der letzten Tage, also nicht, dass er sich im Inhalt geirrt hat. Ja, und wie immer wird natürlich 4 Tage lang total verteidigt von seiner Partei, von der PP. Ne? Die Regierungssprecherin, die Soraya, geht her und sagt, also jetzt am letzten Tag gestern, ne, mit seinem Rücktritt zeigt er uns beispielhaft auf, was verantwortliches politisches Handeln ist. Und oder ja, auch noch interessant fand ich die Äußerung von Montoro. Das ist der Finanzminister. Ne? Also der war hat ziemlich radikal formuliert, dass ihm die Sache nicht gefällt. Und hat gesagt, wer einmal von einem Steuerparadies aus operiert, der kann nicht in der Regierung sein. Und jetzt ist natürlich die Frage, ob er sich da nicht ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt hat, weil wer morgen angeschuldigt wird und dann muss er zu seinem Wort stehen. Mal sehen, wann er dran ist. Die haben ja Millionen von Seiten und davon sind ja erst einige wenige ausgewertet. Das heißt, da wird noch einiges auf uns zukommen. Es gibt aber etwas sehr Negatives und sogar etwas sehr Bedenkliches. Das ist das absolut seltene Vorkommen der USA. Die sind fast nicht vertreten in diesen Panama Papers. Und das wiederum gibt natürlich der russischen und der chinesischen Behauptung, hinter den Ermittlungen stünden politische Interessen und die amerikanischen Geheimdienste, eine gewisse Glaubwürdigkeit und Glaubhaftigkeit. Das muss man auch dazu sagen. Warum gibt es keine großen US-Firmen, kein einziger US-Politiker ist da erwähnt? Warum? Da hatten wir letzte Woche schon drüber gesprochen. Das ist sehr bedenklich und alarmierend. Aber hier in Europa sind so viele Namen, große Namen wie Nico Rosberg, Politiker, Spitzenfunktionäre, Gewerkschafter, alles ist da vertreten. Aber gut, so ist das eben. Es gibt ein Zweiklassenrecht. Die Reichen haben eine andere Steuerklasse als die Armen und die Reichen haben auch andere Schlupflöcher als die Armen, um aus der Besteuerung rauszukommen. Anonyme Briefkastenfirmen begünstigen aber auch kriminelle Geschäfte. Viele Politiker wollen das ändern. Werden ihren Worten nun wirksame Taten folgen? Das ist die Frage, die wir uns stellen müssen. Kein Verantwortlicher kann ernsthaft behaupten, er habe das alles überhaupt nicht gewusst. Werner, wir erzählen das seit Jahren hier. Das pfeifen die Spatzen von den Dächern, das krähen die Hähne von allen Misthaufen jeden Morgen rund um den Globus. Seit Jahren, ja Jahrzehnten, parken Mafiosi und Superreiche ihr Vermögen in sogenannten sicheren Häfen, in Havens, an exotischen Oasen und Orten, Steueroasen wie den Cayman Islands oder Panama, gut versteckt in sogenannte Briefkastenfirmen, deren eigentliche Besitzer natürlich anonym bleiben. Du hast das gerade mal aufgezählt, wie verschachtelt da Unterfirmen, Subfirmen, Nebenfirmen, kleinere Firmen, da noch ein Briefkasten, bis man da zurückverfolgt, wer eigentlich dahinter steckt, hat man die Spur längst verloren. Es gibt im Moment in Deutschland eine große Krise rund um das Kudamm-Karree, weil es da einen Investor gibt, den niemand kennt. Niemand weiß, wem das Kudamm-Karree gehört. Spiegelreporter, die Presse haben versucht rauszukriegen, wer dahinter steckt. Es ist ihm bis jetzt nicht gelungen. Man hat Angst, dass ein russischer Mafiosi dahinter steckt, der sich dermaßen verschachtelt und in Sub-Briefkastenfirmen verwinkelt und verklausuliert hat, dass man nicht weiß, was der damit machen wird. Also, hinter vermeintlich legalen Fassaden werden Steuern gespart und Gelder zweifelhafter, oft auch krimineller Herkunft gewaschen. Das sind die zwei Funktionen der Briefkastenfirmen. Es gibt keine andere. Steuer hinterziehen und schmutziges Geld waschen. Wir wissen nicht, hat er nur Steuern hinterzogen, dieser Minister, oder hat er auch schmutziges Geld gewaschen? Mal gucken, welcher Staatsanwalt da seine Nase reinsteckt. Es ist eine Parallelwelt entstanden, die vor allem ein Ziel hat. Aus Geld noch mehr Geld zu machen, unbelästigt von nationalen Steuerbehörden und Staatsanwälten und von dem nicht nur Reiche und Superreiche profitieren, Waffenhändler und Drogenbosse, Diktatoren und Terroristen, sondern auch deren willfährige Helfer, Achtung, Banken, Anwälte, Berater und Staaten wie Panama, die ihnen Unterschlupf gewähren. Immer wieder lagen uns die Regierungen in den Ohren und versprachen den westlichen Industrienationen, die Steueroasen auszutrocknen. Passiert ist vergleichsweise wenig bis nichts, jedenfalls längst nicht genug, um dieses Universum jenseits nationaler Grenzen ernsthaft zu gefährden. Wenn es dafür noch eines Beweises bedurft hätte, dann haben ihn jetzt die sogenannten Panama Papers geliefert. Über 11 Millionen Dokumente der Kanzlei Mossack Fonseca wurden von der Süddeutschen Zeitung zusammen mit Medienpartnern in aller Welt ausgewertet. Dieses Datenleck, insgesamt 2,6 Terabyte groß, gibt einen bisher einmaligen Einblick in die verborgene Welt der Briefkastenfirmen und Offshore-Konstruktionen. Amtierende und ehemalige Staatschefs tauchen darin auf. Freunde von Russland, Präsident Wladimir Putin, FIFA-Manager und ehemalige Siemens-Mitarbeiter, Sportler wie Lionel Messi und der Rennfahrer Nico Rosberg. Besonders peinlich sind die Dokumente für den britischen Premierminister David Cameron. Das war ein ähnlicher Fall wie hier Soria. Nur den hat man noch nicht rausgeschmissen aus seiner Downing Street. Der reißt immer noch das Maul auf und windet sich wie ein Aal in der Reuse. Mal gucken, wann er wegfliegt. Die Briten sollten ihm wirklich einen Arschtritt verpassen. Noch am Montag sagte einer seiner Sprecher, Camerons Sprecher, es handle sich um eine private Angelegenheit der Familie. Ha, ha, ha, ha, ha. Später erklärte Cameron, er habe keine Anteile, keine Offshore-Stiftungen, keine Offshore-Fonds. Der Guardian hatte zuvor enthüllt, dass Camerons Vater, Ian, der Direktor von Blaymore Holdings war. einem windigen Investmentfonds mit Sitz auf den Bahamas. Der Fonds hatte seit seinem Bestehen Anfang der 80er Jahre keinen Penny Steuern gezahlt. Ian Cameron starb 2010. Er vermachte seinem Sohn einen Teil seines Vermögens. Und so weiter. Wir könnten hier stundenlang fortfahren, die Verschachtelungen aufzählen. Wir haben es genannt. Am Donnerstag gab der Regierungschef zu, kurz vor seiner Wahl 2010 Anteile an den Bahamas-Fonds verkauft zu haben. Die Anteile habe er damals für, Achtung, 31.500 Pfund verkauft. Der Gewinn betrug 19.000 Pfund. Davon hat er keinen Pfennig an das britische Finanzamt abgeführt. Das sind keine großen Beträge, sollte man meinen. Viel schwerer wiegt, dass er und seine Sprecher 3 Tage lang versucht hatten, die Sache abzubügeln. Und wir vermuten, das ist auch nur die Spitze des Eisbergs. Wenn man da noch ein bisschen gräbt, so gierig wie diese Typen sind, so aalglatt in ihren 2.000-Dollar-Anzügen, da kann man vermuten, dass der noch einige Briefkastenfirmen mehr hat. Natürlich ist es bisher nicht verboten, sein Geld in Briefkastenfirmen zu verstecken, sofern es zu Hause brav versteuert wurde. Achtung! Die Panama Papers entfalten auch deshalb so eine Wucht, weil sie weit verbreitete Vorbehalte gegen die globalisierte Wirtschaft zu bestätigen scheinen, gegen einen Kapitalismus, in dem die Reichen immer reicher und die Armen immer armer werden. Und in dem das obere 1% der Bevölkerung macht, was es will. Ja, also hier in Spanien gibt es noch so ein anderes Beispiel für diese Saubermänner. Die haben übrigens, dieser Soria und dieser, fast das gleiche Gesicht, nur einer hatte einen Schnauzbart und sah deshalb ein bisschen anders aus als der andere. Und das ist eben unser früherer Ministerpräsident hier, José María Aznar, José Mari für die Freunde, ja. Und das ist jetzt gerade 20 Jahre her, dass der an die Macht kam, da fand die Machtergreifung statt der Rechten gegen die auch nicht linken Sozialdemokraten. Und zu diesem Anlass kommt jetzt raus, dass das Finanzamt ihm eine Multa, also ein Bußgeld aufgedrückt hat. Im gleichen Jahr, wo er noch rumgetönt hat im Fernsehen und in der Presse: "Tja, es fällt mir nicht leicht, mein Brot zu verdienen und alle meine Steuern zu bezahlen." Und das war also letztes Jahr, 2014. Und jetzt geht's also um seine Steuererklärung 2011 und 2012. Dann hat also offenbar Hacienda, das Finanzamt, letztes Jahr ihn gezwungen, eine ergänzende Steuererklärung zu machen oder Nachtrag oder weiß nicht jetzt genau, wie das heißt, weil die entdeckt haben, da stimmt irgendwas nicht. Und da ging es um 200.000 Euro, die er offenbar vergessen hatte aufzunehmen in seine Steuererklärung. Und dafür muss er jetzt eine Buße bezahlen von 70.000 Euro. Also er hat ja viele Einkünfte, dieser gute Mensch. Ne? Einmal als früherer Ministerpräsident, dann hat er gleich danach, nachdem er es nicht mehr war, angefangen mit Hedgefonds zu spekulieren, zu arbeiten für eine von diesen Agenturen. Und Cerberus oder Centaurus oder so ähnlich hieß die. Und dann hat er sich anstellen lassen bei Gas Natural, glaube ich, oder bei Endesa, bei einem von denen. Das waren dann auch nochmal 200.000 im Jahr. Und dann natürlich für den Medienkonzern Rupert Murdoch gearbeitet, da ist er im Aufsichtsrat, und natürlich, weil er ja so ein großer Staatsmann war und unheimlich viel Freunde hatte und hat und Kontakte, wird er dann überall hineingeladen, um Vorträge zu halten. Und da kommt natürlich auch nochmal Geld rein, dann schreibt er Bücher, kriegt dafür Geld. Ja, und damit damit es dann nicht so viel wird, hat er dann jetzt zusammen mit seiner Frau im Jahr 2004 damals schon eine Limited, eine SEL, eine GmbH gegründet und die hieß Famasteia. Das ist also die Zusammensetzung von Familie Aznar Botella, Famasteia GmbH. Das ist wie du, nehmen wir mal an, deine Frau heißt Manuela und dann gründest du eine GmbH, um deine Einkünfte zu schmälern und nennst die dann Dead Man oder so, ne? Von Dedi und Manuela. Ja. Toter Mann. Ja, ja, genau. Und es hat natürlich einen angenehmen Nebeneffekt, wenn du das so machst, dann musst du nur Körperschaftssteuer bezahlen. Das sind dann 25%. Wenn du jetzt bei dieser Einkommensgröße von Aznar das individuell versteuerst, was eigentlich korrekt wäre, zum Beispiel aus Einnahmen aus Büchern und Vorträgen und so, dann musste 49% zahlen. Ne? Und also das kommt jetzt raus und jetzt ist natürlich so, wenn man ihn danach fragt, er muss nichts sagen. Er ist ja seine private Geschichte. Ne? Und was er mit dem Finanzminister austandelt, der Montoro, der Finanzminister, der muss auch nichts sagen. Der darf gar nichts sagen, weil das ja eine private Angelegenheit ist. Aber so ein bisschen mehr Transparenz könnte eigentlich nicht schaden. Ne? Sagen wir mal einfach aus moralischen, aus ethischen Gründen, damit er weiterhin Modell ist für uns als Ehrenmann. Ja, und mit der Ehre ist es halt so bei ihm, er ist zum Beispiel Ehrenpräsident von der Partido Popular, von dieser konservativen Volkspartei. Ne? Und dann ist er Präsident von FAES, das ist so ein rechtskonservativer Think Tank, so eine Stiftung, die da die neoliberalen Gedanken verbreiten sollen auf dem Kontinent. Übrigens die Stiftung, die am meisten Subventionen bekommt hier in Spanien. Ja, und nach seiner neoliberalen Ideologie her wäre es natürlich am liebsten, die Steuern überhaupt ganz abzuschaffen. Ne? Aber nicht nur für sich selber, wie er es jetzt also offenbar macht. Ne? Und als früherer Finanzminister müsste er eigentlich interessiert sein, ne? Dass der Staat ein Maximum an Steuern einnimmt und nicht ein Minimum. Ja, gut, also was soll man da noch weiter sagen? In seiner Regierung seit alle drei Vizepräsidenten, die er hatte, sind heute in irgendwelche Korruptionsskandale verwickelt, Gürtel. Und ich höre jetzt einfach mal auf. Das ist ja. Ja, wir brauchen 20 Sendungen, um das alles einfach nur aufzuzählen. Feliz cumpleaños. Contrabanda FM 91.4 en Barcelona. Ja, die Steuerparadiese, davon gibt's einige. Wir hatten gesagt, so ungefähr 30. Zählen wir mal die größten auf. Das ist natürlich Panama. Eine Firmengründung ist mit 1.000 bis 1.500 US-Dollar in Panama besonders preiswert und unbürokratisch. Das geht schnell. Dann gibt es aber noch Bahrain. Nicht mehr die Ölindustrie, sondern die Finanzbranche ist die größte Wirtschaftsinstitution bzw. der größte Wirtschaftszweig dieses Golfstaates. Dann, wer hat schon mal von Nauru gehört? Als dem Zwergstaat Ende der 90er Jahre der Bankrott drohte, mutierte die Insel zur Steueroase. Dann ebenfalls ein winziger Zwergstaat, Vanuatu. Vanuatu bietet sich als Steueroase für Vermögende aus Asien an. Auch eine Staatsbürgerschaft kann beantragt werden. Dann ist man Vanuatuese. Und wenn man Vanuatuese ist, dann zahlt man so gut wie keine Steuern. Gut, Niemandsland, wir nähern uns langsam der 11-Uhr-Marke. Ich gebe mal kurz den Wetterbericht durch. Temperaturen schon über 20 Grad hier im Zentrum von Barcelona, strahlend blauer Himmel. Heute beginnen verschiedene sehr schöne Freizeitaktivitäten hier in der Stadt. Da ist zuerst einmal die Fira de la Tierra. Das ist ein großes Fest der Erde. Das ist hier in Barcelona im Ciudadela Park heute und morgen. Da gibt es alles Mögliche zu bewundern, zu machen und zu essen. Alternative Energien, Kontakt mit der Erde, hippie-mäßige Aktivitäten, Meditation, Tai Chi, Qigong, Massage, Gesundheitsschuhe, Gesundheitsklamotten, handgemachte Batik-Shirts und Sandalen und alles Mögliche. Da werden also sehr viele junge Leute und auch ältere Leute, die alternativ und hippie-mäßig drauf sind, zusammenströmen. Heute und morgen. Zieht vorbei, Kummer geht vorbei, komm, zieh's dir rein und steig bei mir mit ein. Wir sollten glücklicher sein, wir sollten glücklich sein. Zieht vorbei, Winter geht vorbei. Fürs gute Leben bleibt oft nur wenig Zeit. Wir sollten glücklicher sein, wir sollten glücklich sein. Wir sollten glücklicher sein, wir sollten glücklich sein. Deinem Schoß, Sehnsucht, die ist groß. Wünsch mir so, du wärst mein, ich will gar nicht satter sein. Wir sollten glücklicher sein, wir sollten glücklich sein. Wir sollten glücklicher sein, sollten glücklich sein. Thank you. Ay, mira, chama, estamos en Niemandsland de Contrabanda, un programa de actualidad alemana y venezolana. ¿Tú no lo escuchas en Caracas? Escúchalo en Contrabanda en el 91.4 de FM. Es ist Samstag, der 16. April 2016. Es ist 11.03 Uhr. Die Katastrophen und kommentierten Meldungen im heutigen Niemandsland. Argentiniens Regierung orientiert sich an Spaniens rigoroser Kürzungspolitik. Ja, Sie haben richtig gehört. Präsident Macri selbst unter Korruptions- und Steuerhinterziehungsverdacht im Visier der Staatsanwaltschaft. Der behauptet das aber, so absurd es sich für die iberische Bevölkerung auch anhören muss. Die neue argentinische Regierung lässt sich von der aktuellen spanischen Wirtschaftspolitik inspirieren. Dies zumindest hat der Wirtschaftsminister der zweitgrößten Volkswirtschaft Südamerikas, ein gewisser Herr Alfonso Prat Gay, bei einem Treffen mit dem Außenminister Spaniens, José Manuel García Margallo, am Dienstag in Buenos Aires verlauten lassen. Um neue Investitionsmöglichkeiten auszuloten, kamen zeitgleich mit den Politikern auch hochrangige Wirtschaftsdelegationen beider Länder zu Gesprächen zusammen. Nach den USA ist Spanien mit einem jährlichen Volumen von fast 8 Milliarden Euro der wichtigste ausländische Investor in Argentinien. Minister Gay hofft nun, dass sich der Kapitalfluss aus Madrid wieder intensiviert und das Optimum von über 10 Milliarden Euro erreicht wird, so wie es in den Jahren vor der YPF-Krise war. 2012 hatte die argentinische Regierung unter der Präsidentin Cristina Fernández de Kirchner den Ölkonzern YPF, an dem der spanische Energieriese Repsol mit 51% der Anteile beteiligt war, verstaatlicht und damit einen diplomatischen Streit zwischen beiden Ländern ausgelöst. Seit der Wahl des wirtschaftsfreundlichen Präsidenten Mauricio Macri Ende 2005 ist man sich wieder näher gekommen. In Spanien wurden in den letzten Jahren komplexe und erfolgreiche Entscheidungen getroffen, durch die die Wirtschaft Europas kräftig gewachsen ist. Die gleiche Richtung hat unsere Regierung mit dem neuen Präsidenten Mauricio Macri seit dem 10. Dezember eingeschlagen, erklärte der Wirtschaftsminister diese Woche vor der Presse. Die argentinische Regierung versucht mit der Orientierung am Erfolgsmodell Spanien der aufkeimenden Kritik an ihrer Politik und ersten Protestaktionen zu begegnen. Denn in den vergangenen 4 Monaten wurden harte Sparmaßnahmen durchgedrückt. Im öffentlichen Sektor haben 20.000 Menschen erstmal direkt ihren Job verloren. Die Preise für Strom, Gas und Wasser wurden direkt drastisch erhöht. Teilweise müssen die Bürger nun das Dreifache der bisherigen Kosten tragen. Auch die Nutzung öffentlicher Transportmittel ist doppelt so teuer wie noch vor einem Jahr. Insgesamt sind die Lebenshaltungskosten um 33% gestiegen, die Löhne hingegen stagnieren. Besonders kleinere und mittlere Unternehmen haben momentan sehr zu leiden. Um fast 6% sind ihre Umsätze im März im Vergleich zum Vorjahresmonat gefallen. Gleichzeitig hat die neoliberale Regierung die einheimische Währung gegenüber dem US-Dollar um 40% abgewertet. Diese Maßnahme sollte die Konkurrenzfähigkeit des Landes erhöhen, hat aber zunächst zu einer enormen Verteuerung der Importe geführt und dabei die Inflationstendenzen gefördert. Und zwar so weit, dass die Zentralbank Argentiniens am Donnerstag mitteilen ließ, man werde in Kürze neue 200- und 500-Peso-Scheine in Umlauf bringen. Dennoch verweist die neue Regierung auf eine Erfolgsstory ihrer 4-monatigen Amtszeit. So habe man 14 Jahre nach der Staatspleite den Schuldenstreit mit den ausländischen Gläubigern beigelegt. In den vergangenen Wochen hatte sich Buenos Aires mit US-Hedgefonds, sogenannten Gaia-Fonds, auf eine Rückzahlung von 9 Milliarden US-Dollar geeinigt. Eine kleine Kostprobe für das, was Europa blüht, wenn das TTIP-Abkommen in Kraft gesetzt wird. Gaia-Fonds können Regierungen verklagen und dann gibt es Milliardenzahlungen. Dies wird also als weiterer Schritt zur sogenannten Normalisierung der Beziehungen zu den Geldgebern auf dem internationalen Finanzparkett gefeiert. Nach Darstellung der Regierung konnte das Land nur durch dieses Abkommen wieder Zugang zu den internationalen Kapitalmärkten bekommen. Bis zum 14. April, also bis vorgestern, mussten die Milliarden überwiesen werden. Mich erfüllt es mit Freude zu sehen, was ihr alles in so kurzer Zeit erreicht habt, lobte folgerichtig der spanische Außenminister García Margallo bei seiner aktuellen Visite. Wäre er nicht Repräsentant einer bereits abgewählten Regierung, hätte er Macri wohl zu einem Besuch bei seinem spanischen Noch-Amtskollegen Mariano Rajoy eingeladen, in ein EU-Land mit einer Jugendarbeitslosenquote von 45%. Macri hat allerdings derzeit andere Sorgen. Nach den Enthüllungen über Steuervermeidungsmodelle internationaler Größen aus Politik, Wirtschaft und Sport, umgesetzt von einer Kanzlei in Panama, ist er ins Visier der argentinischen Strafverfolgungsbehörden geraten. Die Tagesschau in 100 Sekunden vom heutigen 16.04.2016. Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Grünen-Chef Özdemir will Spitzenkandidat für die Bundestagswahl 2017 werden. In einem Interview mit dem ARD-Hauptstadtstudio kündigt er an, bei der parteiinternen Abstimmung im Herbst anzutreten. Mit ihm bewerben sich der Fraktionsvorsitzende Hofreiter und der stellvertretende Ministerpräsident Schleswig-Holsteins Habeck. Opferzahlen nach schwerem Erdbeben im Süden Japans steigen. Bei dem Beben der Stärke 7,3 kamen Medienberichten zufolge mindestens 19 Menschen ums Leben. Mehrere hundert wurden verletzt. Bereits am Donnerstag starben 9 Menschen bei einem Beben auf der Insel Kyushu. Einigung auf Koalition in Sachsen-Anhalt. Die Parteispitzen von CDU, SPD und Grünen haben sich in Magdeburg auf ein gemeinsames Regierungsbündnis verständigt. Unter anderem sei vereinbart worden, mehr Lehrer und Polizisten einzustellen. Jetzt müssen die Parteitage dem Verhandlungsergebnis noch zustimmen. Türkische Regierungspartei AKP begrüßt Entscheidung zum Fall Böhmermann. Eine Beleidigung des Präsidenten sei eine Respektlosigkeit gegenüber Nation und Staat, so ein Sprecher. Kanzlerin Merkel hatte gestern Strafermittlungen gegen den Moderator wegen seines sogenannten Schmähgedichts über Erdogan zugestimmt. Fußball-Bundesliga. Im Freitagsspiel setzte sich Hannover 96 mit 2:0 gegen Borussia Mönchengladbach durch. Die Treffer erzielten Anton und Soberg. Tabellenschlusslicht Hannover verkürzte den Rückstand auf den Relegationsplatz vorerst auf 7 Punkte. Die Wetteraussichten. Vom Südwesten bis in den Osten zeitweise ergiebiger Regen. Teilweise sind Schauer oder Gewitter mit stürmischem Wind möglich. Zwischendurch scheint auch die Sonne. Höchstwerte zwischen 10 und 19 Grad. Wie wir gerade gehört haben, hat die türkische rechtsradikale islamistische AKP-Partei der Kanzlerin zu dem Schritt gratuliert, ein Verfahren gegen den Satiriker Böhmermann zu eröffnen. Staatsaffäre Böhmermann. Angela Merkel ist der türkische Präsident wichtiger als die Freiheit der Kunst. Markus Brauk schreibt einen Leitartikel im Spiegel dieser Woche. Das ganze Theater begann damit, dass der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan die Löschung eines harmlosen Beitrags in der Satire-Sendung Extra 3 verlangte, durch den er sich verunglimpft sah. Der Sultan ist beleidigt. Tagelang war von der Bundesregierung dazu nichts zu vernehmen, bis sich eine Sprecherin dazu herabließ, eher halbherzig die Pressefreiheit zu verteidigen. Und die Kanzlerin sagte natürlich kein Wort. In Ordnung war das da schon nicht. Doch was ein paar Tage später folgte, macht das Merkelsche Schweigen zum Skandal. Da testete ZDF-Moderator Jan Böhmermann in einem weit weniger harmlosen Beitrag beherzt die Grenzen der Satire. Im gespielten Bemühen, Erdogan den Unterschied zwischen erlaubter Satire und verbotener Schmähkritik zu erläutern, verlas er ein Gedicht, das eine einzige Ansammlung herabwürdigender Formulierungen war. Zum Beispiel. Darf man also, oder darf man das, darf man einfach sagen, am liebsten mag er Ziegen, Ficken und Minderheiten unterdrücken? So frech und schnodderig und obszön ging es in diesem Gedicht zu. Das ZDF entfernte den Beitrag aus seiner Internetmediathek. Es gab Proteste gegen die Löschung, doch viele Menschen empfanden Böhmermanns Werk auch als verunglückt. Irritiert machte sich die Republik daran, über die Grenzen von Satire zu diskutieren, über guten Geschmack, über die Freiheit der Kunst. Und jetzt kommt's. Da trat Merkels Regierungssprecher Steffen Seibert auf den Plan. Und ohne gefragt worden zu sein, erläuterte er, dass die Kanzlerin den böhmermännischen Beitrag missbillige und sie diese Haltung dem türkischen Ministerpräsidenten in einem Telefonat mitgeteilt habe. Die Kanzlerin, die sich ein paar Tage zuvor kaum dazu hatte aufraffen wollen, die Presse frei zu verteidigen, schwang sich nun zur obersten Richterin von Kunst und Satire auf, mutmaßlich um der türkischen Regierung, von deren Kooperationsbereitschaft Merkels Kanzlerschaft in diesen Wochen abhängt, gefällig zu sein. Doch die Freiheit der Satire, so führt der Leitartikler Markus Brauk in seinem Leitartikel aus, doch die Freiheit der Satire ist nichts wert, wenn sie nicht in dem Moment geschützt wird, in dem es weh tut. Die Satiriker von Charlie Hebdo, mit denen sich nach dem Anschlag auf die Redaktion die halbe Welt solidarisierte, weil sie für diese Freiheit standen, waren und sind gewiss keine gemütlichen Feierabendhumoristen. Die deutsche Titanic, die den Papst mit Urinfleck auf dem Gewand oder Problembär Kurt Beck mit der Zeile »Knallt die Bestie ab« auf dem Titel zeigte, lebt davon, das zu tun, was eigentlich nicht geht. Satire. Ja, nur da, also zuerst der Erdogan selber, ne, wenn der jetzt also wirklich vorhat, oder hat er ja schon kundgetan über seine Rechtsanwälte, dass er Strafverfolgung für den Böhmermann, das zeigt eigentlich nur, wie wenig souverän dieser souverän Erdogan ist. Ne? Da war irgend so ein bayerischer Kabarettist und der das hat dann gesagt, ja, das ist wie wenn Adolf Hitler Charlie Chaplin verklagen würde wegen dem großen Diktator. Daran sieht man aber auch, auf welchem dünnen Boden diese Art von Diktaturen im Patriarchat sich bewegen. Die islamistischen und islamischen und viele arabische und auch der türkische Staat leben eigentlich davon, dass der Vater der Familie, der Patriarch, das Oberhaupt und auch das Oberhaupt des Staates nie in Frage gestellt werden darf. Die Vaterfigur darf nicht beschmutzt oder verunglimpft werden. Der türkische Staat ist so aufgebaut, dass er diese Vaterfigur braucht, um die Massen zu regieren. Und Erdogan ist eben dieser Vater, dieser Patriarch, der Sultan, und das ist Majestätsbeleidigung. Ein Konzept, das uns hier in Europa vielleicht befremdet, die wir nach dem Zweiten Weltkrieg mit Freiheit, Demokratie, Sex, Drugs und Rock'n'Roll aufgewachsen sind. Aber diese Leute ticken völlig anders. Und wenn man mit gewissen Muslimen zum Beispiel diskutiert über solche Sachen, die sind wirklich empört und entsetzt, dass es in Deutschland erlaubt ist, so eine Behauptung aufzustellen, der fickt Ziegen. Das ist für die praktisch die größte Beleidigung, die man jemandem antun kann. Die Frage ist jetzt, wann schicken sie einen Verrückten los, der mit einem Messer den Böhmermann absticht? Der steht natürlich schon unter Polizeischutz, weil mittlerweile hat man auch gemerkt, dass diese Leute von Satire und von Spaß weder eine Ahnung haben, noch diese irgendwie überhaupt einschätzen oder benutzen oder gebrauchen können. Gut, das Gedicht ist obszön, mir gefällt's auch nicht, nur wir müssen so einen Quatsch ebenfalls verteidigen, weil wenn man ihn rankriegt und macht die Gesetze so, dass man jemanden wegen so etwas fertig machen kann und vor Gericht zerren kann, wo ist dann die Grenze? Dann kann man alle anderen mit ins Paket packen. Das heißt, die Grenze der Meinungsfreiheit von diesem geschmacklosen Böhmi Böhmermann, der manchmal natürlich auch genial ist, die muss einfach verteidigt werden, sonst haben wir nichts. Sonst öffnen wir praktisch der Zensur und den Diktatoren auch hier unsere Staaten und unsere Türen. Schauen wir weiter. Themen, die das Land und die Welt die letzten Tage bewegen. Da gibt es etwas, das mittlerweile auf die Bundesbürger besonders zukommt. Hier ist das schon längst Realität. Die neue Wohnungsnot. Die neue Wohnungsnot ist eine Blamage für ein Land, in dem im Grundgesetz von gleichwertigen Lebensverhältnissen die Rede ist. In der Verfassungswirklichkeit indes werden viele Bürger ausgegrenzt, seit die Mieten in den Metropolen weit schneller steigen als alle anderen Preise. In München, Hamburg oder Berlin, aber auch in prosperierenden Städten wie Freiburg, Heidelberg oder Würzburg. Innerhalb von 5 Jahren sind die Mieten in Stuttgart zum Beispiel um 24% gestiegen, in München um 30%, in Berlin sogar um 32%. Gentrifizierung und Verhipsterung ganzer Stadtteile finden unter den Augen der Anwohner statt. Sie werden an die Randgebiete und aus den Stadtkernen rausgedrängt. Dann gibt es eine Luxusrenovierung und dann kommen die einkommensstarken Schichten, wie man die heute nennt. Allein 2015 kletterten die Preise in der bayerischen Landeshauptstadt für eine ordentliche, ausgestattete 60 bis 80 Quadratmeter Wohnung um 7,4%. Und in diesem Jahr soll es noch steiler nach oben gehen, erwarten die Forscher der Beratungsfirma Empirica. Wer normal verdient, muss schon außergewöhnliches Glück haben, um in den Boomtowns etwas Bezahlbares zu finden, das auch noch ansprechend ist. Jeder drängt in die Zentren der Großstädte, alle buhlen um dieselben Wohnungen. 3 Zimmer mit Küche, Bad und Balkon, gut geschnitten, schön gelegen. Und das Ganze für 6, 7 Euro pro Quadratmeter. In den kommenden Monaten, das ist absehbar, wird sich der Verteilungskonflikt um das knappe Gut Wohnraum verschärfen. Dann wird durch den Zustrom an Flüchtlingen der vergangenen Monate der Bedarf erheblich steigen. Daran ändert auch das gegenwärtige Abebben wenig. Die 5 Immobilienweisen, ein Rat von Fachleuten, skizzieren in ihrem Frühjahrsgutachten, worauf sich das Land einstellen muss. Die Zuwanderer versuchen, sobald sie anerkannt seien und auf Dauer bleiben könnten, möglichst schnell auf dem normalen Wohnungsmarkt fündig zu werden, heißt es dort. Dieser Schritt stehe unmittelbar bevor. Wer in diesem Jahr eine Wohnung suche, der müsse sich deshalb auf einen nochmaligen Mietpreisschub einstellen. Mit anderen Worten, der Wohnungsmangel schlägt in Wohnungsnot um, zumindest in den überlaufenden Großstädten. Und diese Not trifft nicht nur den Rand der Gesellschaft, sondern mittlerweile auch ihre Mitte. Inzwischen liegen Angebot und Nachfrage so weit voneinander entfernt, dass sogar schon begehrt wird, was im Grunde eine Zumutung ist. Wohnungen, die laut, dunkel und feucht sind. Im Spiegel war letzte Woche ein Video über Wohnungssuchende in Berlin. Da kann man nur mit den Ohren schlackern. Da standen hunderte von Leuten vor der Tür und ließen sich eine überteuerte, hässliche, schlecht geschnittene Wohnung zeigen. Studenten haben so gut wie keine Chancen mehr. Wohnungen, die laut, dunkel und feucht sind. Um diesen heruntergekommenen Rest konkurrieren mittlerweile die Gestrandeten der Gesellschaft. Langzeitarbeitslose, chronisch Kranke, Süchtige, Schuldner oder noch verhängnisvoller, Mietschuldner und natürlich alle, die sowieso schon auf der Straße leben. Die Zahl der Obdachlosen in Deutschland ist in 2 Jahren um fast ein Fünftel, Achtung, auf 335.000 gestiegen. Die Verzweiflung wird größer, beobachtet Bettina Reutner, eine Sozialarbeiterin der Diakonie in Hamburg. Noch ein anderer Faktor, der auch die Preise hochtreibt, also nicht nur die Zuwanderer, sondern das ganze Kapital, was zum Beispiel hier in Spanien ins Ausland transportiert wird, überwiesen wird, und genauso wie in Griechenland, wie in allen Ländern, ist natürlich wie immer auf der Suche, sich zu vermehren. Und Börse hat ja immer gewisse Risiken, alles nur an der Börse einzusetzen und zu spekulieren. Und deshalb werden kaufen die wie die Blöden in nicht nur in Berlin, sondern in Paris, in London, überall Immobilien auf, weil das einfach eine sicherere Anlage ist. Also jetzt hat gerade die spanische Zentralbank wieder festgestellt, dass aus Spanien die größte Kapitalflucht stattfindet seit 2010. 12, ne? Und das funktioniert hauptsächlich über diese SICAV, diese Investitionsfirmen, variables Kapital, wo dann also mindestens 100 Gesellschafter da sein müssen mit ihrem Anteil an dieser Gesellschaft. Aber die Realität ist so, dass es ein oder zwei gibt und die anderen sind alle Strohmänner, und dann machen die diese SICAV auf und zahlen dann nur 1% Steuern. Und das Kapital muss ja irgendwo hin, und dann werden jetzt halt überall Immobilien aufgekauft. Das nannte man früher die Flucht in die Sachwerte. Es gibt ja mittlerweile auch Negativzinsen. Da werden den Sparern zum Beispiel die Gelder weggenommen, Sparkonten werden von den Banken systematisch geplündert durch Negativzinsen bzw. durch unverschämte Gebühren. Und jetzt geht's auch an die Wohnungen ran. Ein Enteignungsprozess findet statt von, könnte man sagen, astronomischen Ausmaßen und von unglaublicher Wucht. Nächste Meldung. Es geht um Werbung mit sexistischem Inhalt bzw. in sexistischer Form. Bundesjustizminister Heiko Maas von der SPD will geschlechterdiskriminierende Werbung in Deutschland unterbinden. Ein entsprechender Entwurf zur Änderung des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb soll bald in die Ressortabstimmung geschickt werden. Mit dem Vorhaben setzt Maas seinen Beschluss der SPD-Parteispitze um, die in Reaktion auf die sexuellen Übergriffe der Silvesternacht in Köln ein modernes Geschlechterbild im Land etablieren will. Zudem hat sich das Ministerium von Aktivisten der Organisation Pink Stinks beraten lassen, die seit langer Zeit ein Verbot sexistischer Werbung fordern. Thema Whistleblower im Kreuzfeuer. Eine neue EU-Richtlinie für den Schutz von Geschäftsgeheimnissen könnte die Tätigkeit, Achtung, von Journalisten massiv erschweren. Betroffen wären auch sogenannte Whistleblower, die Informationen aus Unternehmen an die Öffentlichkeit bringen. Die Arbeitgeber dürften künftig willkürlich jede Angelegenheit zum Geschäftsgeheimnis erklären, warnt der DGB-Bundesvorstand in einem Brief an EU-Abgeordnete. Das sei aus Sicht der Gewerkschaften inakzeptabel und bedeute einen Rückschritt in puncto Rechtssicherheit in Deutschland und Europa. Auch die EU-Abgeordnete Julia Reeder von der Piratenpartei warnt. Whistleblower und Journalisten geraten damit ins Kreuzfeuer. Zwar werde die Offenlegung von Geschäftsgeheimnissen mit Hinweis auf die Pressefreiheit auch künftig möglich sein, doch im Streitfall müsse ein Beschuldigter nachweisen, dass er zum Schutz des öffentlichen Interesses und zur Aufdeckung strafbarer, ordnungswidriger oder illegaler Tätigkeiten Vertrauliches verraten habe. Das ist eine Umkehr der Beweislast, sagt Reeder. Die Weitergabe von Dokumenten wie bei Edward Snowden oder den Panama Papers würde deutlich erschwert. Erinnern wir uns, wie viele Skandale sind dadurch rausgekommen, dass jemand in der Firma sagt, die stecken Jauche und Dreck in die Wurst. Ich habe Fotos gemacht, ich habe es gesehen, seit Monaten werden Reste, schmutzige, stinkende Reste mit in die Wurst und in das Kebabfleisch oder in die Frankfurter Würstchen mit eingerührt und verarbeitet. Ich möchte das zur Presse bringen. Nur durch solche Whistleblower kommen natürlich diese Schweinereien ans Tageslicht. Österreich will Hitler Geburtshaus. Ja, das Geburtshaus Adolf Hitlers im österreichischen Braunau wird nach jahrelangem Streit über die Nutzung enteignet. Das sieht ein Gesetzesentwurf aus dem Innenministerium vor, der Presse vorliegt. Die Behörde will mit diesem Schritt demnach die Pflege, Förderung oder Verbreitung nationalsozialistischen Gedankenguts oder ein bejahendes Gedenken an den Nationalsozialismus unterbinden. Ein Sprecher des Ministeriums bestätigte die Enteignungspläne. Dies sei die einzige Möglichkeit, eine Nutzung dieses Gebäudes im Sinne einer nationalsozialistischen Wiederbetätigung auszuschließen. In dem früheren Gasthaus im historischen Zentrum Braunhaus kam der spätere Diktator Hitler am 20. April 1989 zur Welt. Bislang gehört das Gebäude einer Frau, die es seit 1972 an das Innenministerium vermietet, in den vergangenen Jahren die Nutzung des Gebäudes jedoch erschwert hatte. Weil sie behindertengerechte Umbauten ablehnte, zog 2011 mit dem Sozialverein Lebenshilfe der bislang letzte Untermieter aus. Hast du das jetzt verlesen, diese Botschaft, weil nächste Woche Geburtshaus Hitler ist ja sein Geburtstag am 20. Nächste Woche, Mittwoch. Da müssen wir auch aufpassen. Kamerad Werner, die Kameraden aus Deutschland haben mich angerufen und haben mich gebeten, diese Meldung zu verlesen. Ja, ja, nee, aber da... Nationale Haltung ist jetzt angebracht. Wir müssen Haltung zeigen. Wir müssen den Kampf weiterführen für ein starkes, einiges Deutschland. Kamerad Werner. In Anhalt oder in Freital oder auch in anderen Städten in Westdeutschland, da werden dann nächsten Mittwoch wieder bestimmt einige Aktivitäten zustande kommen. Ja, werden. Die Kameraden werden marschieren, um den Unrat aus dem Land zu werfen. Jawohl, Kamerad Werner, ich hoffe, du wirst auch dabei sein. Ich habe eine Bundeswehrmaschine gemietet, um hinzufliegen. Ja, das war auch so eine Art kleine Satire, die wir hier jetzt so improvisiert haben. Mal gucken, ob uns jemand anklagt wegen Verbreitung nationalsozialistischen Gedankenguts. Gut. Fremd in Frankfurt. Es gibt noch etwas. Draghi, Mario Draghi, europäische Zentralbankchef, der hat etwas erfunden. Und zwar den Sparern das Geld wegzunehmen und die Finanzmärkte mit noch neuem, noch billigerem Geld zu überschwemmen. Das heißt, du hast das, glaube ich, einmal gesagt. Du hast gesagt, das Feuer mit einem Flammenwerfer versuchen zu löschen. Das ist Draghis Politik. Draghi hat den Leitzins auf Null gedrückt und verlangt den Geschäftsbanken Gebühren ab, wenn sie ihr Geld auf seinen Konten parken. Er kauft für beinahe 2 Billionen Euro Anleihen in den Mitgliedsländern auf. Die EZB ist inzwischen einer der größten Staatsgläubiger aller Zeiten. Und nun legte er bei seinem jüngsten Auftritt in Frankfurt am Main vor der Finanzpresse noch einmal nach. Er halte es für ein interessantes Konzept, das Geld direkt in den Wirtschaftskreislauf zu leiten, zur Not mit einem Hubschrauber, wie Ökonomen halb im Scherz empfehlen, der die Scheine aus großer Höhe über das Land verteilt. So soll die Konjunktur in Schwung kommen. Das Geld der Deutschen als Wurfware. Deutlicher kann man den Bürgern kaum signalisieren, dass die Mittel, auf die sie ihre Altersvorsorge gründen, womöglich bald nicht mehr viel wert sind. Ja, der gute alte Draghi auf der anderen Seite, dem bleibt nichts anderes übrig. Ja? Wenn er das nicht machen würde, dann müssten die Prognosen fürs Wirtschaftswachstum noch weiter runterschrauben, wie sie sowieso schon machen. Und also ich beneide ihn nicht um seine Situation. Kommen wir nochmal zum Fall Böhmermann. Ich habe hier den Spiegel nochmal aufgeschlagen und da gibt es einen Kommentar, einen sehr bösen Seitenhieb auf die Kanzlerin. So etwas hatte es zuvor noch nicht gegeben. Vor gut 10 Jahren, als Merkel ins Kanzleramt einzog, geißelte sie die Menschenrechtsverletzungen in China und Russland. Sie verlangte von Washington die Schließung des Gefangenenlagers in Guantanamo. Nun vermisst sie zusammen mit einer Regierung, die Journalisten ins Gefängnis werfen lässt, die Grenzen der Kunst- und Pressefreiheit. Der Fall Böhmermann ist auch der Preis für Merkels Flüchtlingspolitik. Die Kanzlerin war dagegen, die Balkanroute für Flüchtlinge zu schließen. Ihr Ansatz fußt auf der Idee, dass die türkische Regierung alle Flüchtlinge zurücknimmt, die es über die Ägäis nach Griechenland schaffen. Seitdem der Deal steht, lässt die türkische Regierung Merkel ihre Macht spüren. In den vergangenen Wochen wurde der deutsche Botschafter in Ankara 3-mal in das Außenministerium zitiert. Unter anderem, weil sich der türkische Präsident von der NDR-Sendung Extra 3 beleidigt fühlte. Als Böhmermanns Satire am Donnerstag vergangener Woche über den Sender lief, war der Ärger in Ankara wieder groß. Nun griff man zu einem neuen Mittel. Mündlich wurde der Bundesregierung signalisiert, dass die türkische Regierung Böhmermann und das ZDF wegen Beleidigung Erdogans verklagen könnte. Und nicht nur könnte, sondern sie tun's. Womit tun sie es? Deutschland ist ja ein Rechtsstaat. Die Kunst ist geschützt. Es gibt Pressefreiheit. Es gibt die Freiheit der Satire. Aber im Auswärtigen Amt beugen sich daraufhin die Juristen über Böhmermanns Gedicht. Am Sonntag trugen sie in einer Krisensitzung die Auffassung vor, dass sich Böhmermann mit seinem Gedicht wahrscheinlich strafbar gemacht habe. Die haben da einen Paragraphen ausgegraben, der ist sehr alt. Grundlage ist der Paragraph 103 des Strafgesetzbuchs, der die Beleidigung von Organen oder Vertretern ausländischer Staaten verbietet. Früher nannte man das Majestätsbeleidigung. Heute ist das Verunglimpfung von ausländischen Staatsoberhäuptern. Mit dieser Keule will man Böhmermann jetzt fertig machen. Schauen wir mal in den Spiegel. Wir gehen mit Böhmermann durch alle Instanzen. Das sagt zum Beispiel ZDF-Intendant Bellut auf der heutigen Homepage des Spiegels. Das ZDF steht im Rechtsstreit mit dem türkischen Präsidenten Erdogan hinter Moderator Jan Böhmermann. Das sagte Senderintendant Thomas Bellut am heutigen Samstag dem Spiegel. Kanzlerin in der Böhmermann-Krise, geben Sie Ihre Medal of Freedom zurück, Frau Merkel. Was bleibt von der Kanzlerin, die einst, wie gesagt, vom US-Präsidenten für ihren Einsatz für die Freiheit geehrt wurde? Auch die Causa Böhmermann zeigt, Angela Merkel kämpft nicht genug für die Menschenrechte. Wenn Schlepper so etwas verabreden würden, gäbe es dafür einen Begriff, Menschenhandel. Auf politischer Ebene nennt es sich EU-Türkei-Abkommen. Wir geben Erdogan Geld, damit er syrische Flüchtlinge behält, und wir damit Menschen loswerden, die wir gar nicht wollen. Damit sich der dünnhäutige Despot aber auch daran hält, werden ihm so absurde Wünsche wie die Strafverfolgung eines Satirikers in Deutschland erlaubt. Man muss mit allen reden. Diese Worte bemüht die Kanzlerin häufig, wenn es um heikle Dialoge mit zwielichtigen Personen geht. Aber ist es so einfach, so sachlich? Kriege und Katastrophen haben im Verlauf unserer Geschichte dazu geführt, dass wir bei uns und in Europa Werte entwickelt haben, die vielleicht das Wertvollste sind, was wir besitzen. Woanders auf der Welt gibt es Menschen, die diese Werte nicht nur nicht teilen, sondern sie bekämpfen, indem wir sie gewähren lassen und wegen wirtschaftlicher Chancen und politischer Deals aufwerten, gefährdet die Bundesrepublik das größte Vermächtnis unserer Geschichte, Freiheit. Die Kanzlerin selbst verdankt ihren Posten der Freiheit, die sich die Menschen in Ostdeutschland in einer friedlichen Revolution angeschlossen haben. 2011 erhielt sie in Washington einen der wichtigsten Orden der USA, die Presidential Medal of Freedom, für ihren Einsatz für Frieden und Freiheit in der Welt. Das war ein Kommentar aus dem Spiegel, den ich gerade verlesen habe. Also, wenn das geopfert wird, dann bleibt uns wenig, oder? Aus dieser Zeit ging es natürlich, musste die Freiheit erkämpft werden gegen die bösen Kommunisten. Ne? Aber dass der Erdogan Kommunist ist, das kann man ja nun wirklich nicht sagen. Ne? Wahrscheinlich ist da der Unterschied. Tja, gut. Nennen wir ihn Islamfaschisten, dann kommen wir der Sache schon näher. Werfen wir einen Blick auf die Homepage der Jungen Welt. Bündnisfall Böhmermann heißt es da auch zum selben Thema. Merkel lässt Staatsanwalt von der Leine. Gegen ZDF-Komiker darf wegen Majestätsbeleidigung Erdogans ermittelt werden. Ermächtigung erteilt. Kanzlerin Angela Merkel benutzte am Freitagmittag tatsächlich diese Formulierung, um den schwarzen Peter, den Fall Böhmermann, der Staatsanwaltschaft in Mainz zuzuschieben. Diese hat nun zu entscheiden, ob sie den ZDF-Komiker nach dem Majestätsbeleidigungsparagrafen 103 des Strafgesetzbuches aus der Zeit des Kaiserreichs anklagt oder nicht. Bei einer Verurteilung hätte Böhmermann, Achtung, mit bis zu 3 Jahren Haft oder einer Geldstrafe zu rechnen. Sollte Verleumdung hinzukommen, drohen sogar bis 5 Jahre Gefängnis. 5 Jahre fürs Ziegenficken, das ist ein bisschen teuer. Des erhobenen Daumens aus Berlin hätte es nicht einmal bedurft, denn der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan hat auch den Paragraphen 185 des Strafgesetzbuches Klage wegen Beleidigung eingereicht. Dem muss die Staatsanwaltschaft Mainz sowieso nachgehen. Diese Zivilklage wäre auch weitergelaufen, wenn Merkel sich nicht zu Erfüllungsgehilfen des türkischen Despoten gemacht hätte. Es steht zu hoffen, dass die Mainzer Juristen die Meinungs-, Kunst- und Pressefreiheit ernster nehmen als die Regierungschefin. Die Schlüsselrolle Erdogans in Merkels Strategie der Abschottung der EU vor Flüchtlingen ist nicht neu. Ein Zusammenhang mit ihrer gestrigen Entscheidung liegt auf der Hand. Während ihrer Erklärung in Berlin wies Merkel ausdrücklich auf wirtschaftliche Verflechtungen mit der Türkei und die Zusammenarbeit in der NATO hin. Trigo-Hymne. Sie wurde 1820 als Marschlied für das heilige Bataillon des Generals und Revolutionärs Rafael del Riego geschrieben und gilt seither als die spanische Marseillaise. 1931 wurde das Lied die offizielle Hymne der Zweiten Spanischen Republik. Besingt mit Stolz und Ehrfurcht die tapferen Kameraden, die auf den Barrikaden gefallen für Madrid. Am 14.04.1931 wird Spanien Republik. Die Monarchie in Spanien stand bereits im 19. Jahrhundert, geschwächt durch die Galistenkriege 1833 bis 76 und die kurzlebige Erste Republik 1873-74 auf wackeligen Beinen. Der seit seiner Geburt auf dem Thron sitzende König Alfonso der 13., Trece, der lebte von 1886 bis 1941, war oft nur Spielball verschiedener Mächte, etwa des Militärdiktators Miguel Primo de Rivera. Der regierte von 1923 bis 1930. Vertrieb die Bourbonenbrut. Trotz massiver Benachteiligungen erlangten die demokratischen Kräfte 40% der Stimmen bei Gemeinderatswahlen im April 1931. Daraufhin rief der Führer der Rechtsliberalen, Niceto Alcalá Zamora, heute vor 85 Jahren die Zweite Republik aus und amtierte bis 1936 als Staatspräsident. Verbrechen, Gewalt und Betrug. Während sich der König mit seiner Familie nach Rom ins Exil begab. Von Beginn an wurde die Republik durch brutale Kämpfe zwischen rechts und links, Putschversuche und Attentate, gewaltige soziale Unterschiede und die Autonomiebestrebungen einzelner Regionen aufs Äußerste zerrieben. So, das war Ernst Busch mit der Riego-Hymne. Durch das Erstarken der Sozialisten und Anarcho-Syndikalisten tendierte das Land schließlich nach links. Am 17. Februar 1936 gewann eine Volksfront aus Linksliberalen, Sozialisten und Kommunisten die Wahlen. Mit dem Putsch rechter Generäle gegen die Republik begann im selben Jahr der blutige Spanische Bürgerkrieg, der 1939 in die Diktatur Francisco Franco Bahamondes bis 1975 mündete. Die uns Tod und Verzweiflung geschaffen, sind satt und reich. Ja, das war 1934, die Republik. Und wie sieht's heute aus mit unserer Republik? Wir haben überhaupt keine. Wir haben eine Monarchie immer noch hier in Spanien. Nach Francos Tod dann. Und jetzt ist natürlich, muss man schon sagen, Republik ist ein Fortschritt gegenüber der Monarchie, aber da kann es natürlich nicht stehen bleiben, weil es gibt ja Linke, wie du gerade gesagt hast, wie man damals ganz deutlich gesehen hat, und rechte Republikaner. Ne? Und da gab es jetzt wieder auch diese Woche interessante Geschichte da im Strafprozess gegen die Infanta, gegen die Schwester vom jetzigen König, die Christina, die also da auch über einen Ehemann wieder verwickelt ist in Korruption und so. Und interessanterweise ist es also gelungen, die auch nicht nur als Zeugin, sondern auch als Angeklagte da aufs Bänkchen zu kriegen. Und die einzigen, die das geschafft haben und das verfolgt haben und, muss man sagen, gut gemacht haben, war eine Organisation, die heißt Manos Limpias. Und die sind also anti-monarchisch, aber total rechts. Ja. Ein Hinweis darauf ist, dass der Chef von dieser Organisation, Saubere Hände nennen die sich, Miguel Bernard, der war früher bei, wie heißen die, FN, wie hießen die noch, Frente Nacional oder so, ja, und der macht jetzt also dieses Sindicato auf, so eine Rechtsanwaltskonsortium ist das, also so ein Anwaltskonsortium. Also in diesem Sinne Syndikat, nicht wie Gewerkschaft, also eher Verbrechersyndikat. Und die haben also dann noch Privatklage gemacht gegen die Infanta. Und was kommt jetzt raus diese Woche? Dass er selber und auch noch ein Kumpel, der ist von einer anderen Organisation, die heißt Ausbank, also das ist keine Bank, sondern das sind Leute wie so eine Art Verbraucherschutzorganisation oder so. Luis Pineda, alte rechtsradikale Kumpels, und die sollen also offenbar der Infanta angeboten haben, die klar, wenn sie ihnen 3 Millionen zahlt Euro, dann würden sie die Klage zurücknehmen. Also solche Republikaner gibt's auch. Ja, wir haben Barcelona-Nachrichten im Niemandsland. Noticias de Barcelona a Niemandsland. Ja, die haben wir noch vergessen, die Barcelona-Nachrichten im Niemandsland. Die bilden heute einen eigenen kleinen Blog. Also, Barcelona-Nachrichten. Das Rathaus von Barcelona mit der Bürgermeisterin Ada Colau erlaubt den Hausbesetzern des anarchistischen Studentenverbandes Federación de Estudiantes Anarquistas, das von ihnen besetzte Gebäude im Stadtteil Raval für weitere 18 Monate nutzen zu dürfen. Die jungen Leute betreiben in dem besetzten Haus ein buntes Projekt aus sozialen und kulturellen Aktivitäten. Es gibt eine Sprachschule für Ausländer, es gibt Nachhilfeunterricht für Kinder aus unteren Schichten, es gibt ein Kino und es gibt Workshops zum Erlernen von verschiedenen Berufen. Zweite Barcelona-Nachricht. Der lang erwartete Prozess im Fall Quintana gegen die zwei als Hauptverdächtige angeklagten Angehörigen der katalanischen autonomen Polizei Mossos d'Esquadra beginnt in Barcelona. Esther Quintana wurde auf einer friedlichen Kundgebung während des Generalstreiks im November 2011 mit Gummikugeln ins Gesicht geschossen. Sie verlor ein Auge. Barcelona-Nachricht vom Dienstag, dem 12. April. Die Bürgermeisterin Ada Colau verteidigt den Einsatz der städtischen Polizei Guardia Urbana gegen eine Gruppe illegaler Straßenverkäufer von Schwarzmarktware. Während eines Polizeieinsatzes wurde ein Senegalese verletzt. Ein Stadtverordneter der KUP soll daraufhin den behandelnden Arzt unter Druck gesetzt haben, das Krankenprotokoll zu ändern bzw. zu fälschen und anzugeben, die Verletzung sei dem Senegalesen von der Polizei zugefügt worden. Ein Riesengeschrei entbrannt. Bleiben wir bei Frau Ada Colau. Nun werden die ersten Strafgeldbescheide an Banken verschickt, die Zwangsräumungen eingeleitet haben, ohne jedoch zuvor die sozialen Ersatzwohnungen vorzuweisen, wozu sie durch das Gesetz 24/2015 nach katalanischem Recht verpflichtet sind. Barcelona-Nachricht. Die Polizei Mossos verhaftete am Dienstag eine 35-jährige Austro-Italienerin, die in Deutschland diverse Banken überfallen haben soll. Eine Nachricht vom Donnerstag. Zum 85. Jahrestag der Ausrufung der Zweiten Spanischen Republik wehen auf zahlreichen Rathäusern in ganz Spanien und besonders in Katalonien die Flaggen der Spanischen Republik, die Trikolore in den Farben Rot, Gelb, Violett. Besonders in Cádiz, in Südspanien, wurde dieses Tages besonders gedacht. Anlässlich dieses Tages der Republik erklären zahlreiche Rathäuser in Katalonien den König Philipp VI., Felipe VI., zur Persona non grata. Zum gleichen Anlass benennt das Rathaus Barcelonas die Straße Juan Carlos I., Hans Karl I., um. Die an der Kreuzung zwischen Paseo de Gracia und Avenida Diagonal gelegene Straße heißt ab sofort Cinc Toros, wie auch einst ihr Name war. Barcelona-Nachrichten. Letzte Nachricht zum kommenden Sant Jordi-Tag, dem 23. April. Nächste Woche erwarten die Rosenhändler wie jedes Jahr einen riesigen Reibach. 6 Millionen Rosen, so sieht der Großmarkt Mercabarna vor, sollen an diesem Tag der Rosen und Bücher verkauft werden. Dieses Jahr ist übrigens der 400. Todestag des großen Dichters Miguel de Cervantes, der genau am 23.04.1616 in Madrid starb. Thank you. Niemandsland, terra de ningú. Una veu lliure en un món poc lliure. Contrabanda FM 91.4, Barcelona. Niemandsland. Ja, noch ein bisschen was Kinomäßiges. Was gibt's da die nächsten Tage hier in Barcelona zum Beispiel? Also nur wieder Gratis-Kino nächsten Mittwoch im Goethe-Institut um 20 Uhr den Film Mondscheinkinder. Niños de la Luna heißt der. Direktion Regisseurin Manuela Stacke aus dem Jahr 2006. Und in Farbe. Also da geht's, warum heißt der Mondscheinkinder? Da geht's um Lisa und Paul oder um Paul und Lisa, das sind Geschwister. Und Paul hat eine sehr aggressive Hautkrankheit, was ihn praktisch dazu zwingt, immer im Haus zu bleiben. Und tagsüber, und er kann also nur am Abend oder nachts raus und mit seiner Schwester zusammen ganz enges Verhältnis. Also sie kümmert sich jahrelang um ihn, also in der Nacht zum Beispiel blicken sie in den Himmel und reden über das Universum und solche Geschichten. Ja. Und wie es halt so ist, man wird älter und jetzt Lisa verliebt sich dann zum ersten Mal in ihrem Leben und ist jetzt lebt diesen Konflikt, sagen wir mal, zwischen ihren Gefühlen, neuen Gefühlen zu dem Menschen, mit dem sie, in den sie sich verliebt hat, und der Fürsorge für ihren Bruder und jetzt, ob das vereinbar ist und so weiter. Und also heißt es hier in der Ankündigung, ein sensibler Film, poetischer Film über das Leben, die Liebe und die Verantwortung. Ich war schon mal oben. Es ist total dunkel da. Wenn dann die Sonne kommt, dann stirbt er. Wie ein Vampir. Hör auf! Spinnst du? Alle Kinder sind draußen und ich nicht. Du kannst doch auch raus, wenn die Sonne weg ist. Weißt du, dass du ein Astronaut bist, der von einem anderen Stern kommt? Und du warst auf Erkundungstour. Aber dein Raumschiff hatte einen Unfall. Mein Auftrag lautet, dich und deinen Co-Piloten zu suchen und zu warnen. Denn auf unserem Planeten strahlt eine unbarmherzige Sonne. Ich hab was für dich. Deine Raumfähre. Eine echte Saturn V. Die Mondrakete! Ja, interessant, die Geschichte von den Mondscheinkindern. Thank you. Wir vertiefen das Thema. Im Studio begrüße ich den Publizisten Henrik M. Bruder. Schön, dass Sie Zeit für uns haben. Guten Morgen. Guten Morgen. Sie haben in einem Artikel schon so ein bisschen zusammengefasst, was Sie in dieser Causa umtreibt. Lassen Sie uns noch mal teilhaben daran. Was sind die Gedanken, die Ihnen gerade so durch den Kopf gehen, wenn Sie sich das anschauen, was da gerade vorgeführt wird? Eine unglaubliche Posse. Sie haben gerade gesagt, ich habe es, glaube ich, im Autoradio gehört, Justizministerium, Kanzleramt, Außenminister. Kommt auch ein Vertreter des Bauernstandes vielleicht dazu? Oder ist jemand im Kabinett heute nicht mit von der Partie? Ich bin ja in Köln groß geworden und in Köln hat man zu dem ganzen Vorfall gesagt, aus dem Furzen Fackelzug gemacht. Da sind wir auch schon so ein bisschen bei einem weiteren Thema, nämlich die Fäkalsprache. Glauben Sie, das Ganze wäre anders abgelaufen, wenn es ähnlich beleidigend mit anderen Worten abgelaufen wäre? Nein, das glaube ich nicht. Ich bitte Sie. Der türkische Staatspräsident hat ja eine unheimliche Neigung, beleidigt zu sein und sich auch von allem beleidigt zu fühlen, was seine autoritäre und totalitäre Existenz in Frage stellt. Und man hätte wirklich auch ein Gedicht von Rilke vorlesen können oder von Klabund oder von Wedekind, nur Erdogan an eine Stelle einsetzen müssen, der wäre genauso ausgerastet. Wir erleben jetzt ein wunderbares Lehrstück in Sachen Demokratie und Diktatur. Das hat die Kanzlerin, glaube ich, bis jetzt nicht verstanden. Wenn man einem solchen Despoten, einem solchen Diktator den kleinen Finger gibt, will er die ganze Hand haben. Und ich rechne damit, ganz im Ernst, dass er wahrscheinlich die Auslieferung Böhmermanns an die Türkei verlangen wird, um ihm dort den Prozess zu machen. Weil dieser arme Mann kann ja nicht wissen, dass die Bundesrepublik eigene Bürger nicht ausliefern darf. Mit was für einer Reaktion rechnen Sie, wenn dieses Treffen heute all der Vertreter zu Ende gegangen ist? Ich weiß es nicht. Ich habe meine Kaffeetasse nicht dabei, deswegen kann ich nicht aus dem Satz lesen. Vom Gefühl her? Vom Gefühl her. Ich glaube, er wird nicht durchkommen, weil am Ende wird die Kanzlerin doch noch einen Rest von Vernunft bewahren und sich überlegen, was sie in der Öffentlichkeit anrichtet, wenn sie dem Anliegen folgt. Aber vor Gericht, auf hoher See und bei Frau Merkel weiß man nie, wie es ausgeht. Jetzt gibt es etliche Menschen, die sagen, unter anderem auch aus der ja nicht kleinen türkischen Gemeinde hier bei uns, die Satire als solche, der Angriff auf Erdogan ist gar nicht so das Problem. Es ist vielmehr, dass mit Ressentiments, mit Vorwürfen gegen die Türken agiert wurde. Das weiß ich nicht. Das Zielobjekt ist Erdogan. Und schauen Sie bitte, was für ein Spott, was für eine Häme wird bei uns völlig zu Recht und absolut, absolut zu Recht ausgegossen über den Papst, über den polnischen Staatspräsidenten, über andere Politiker. Und es ist immer nur einer, der sich beleidigt fühlt. Es hat kein solches Verfahren in der letzten Zeit gegeben, als George W. Bush als Kindermörder beschimpft wurde. Es hat überhaupt ein solches Verfahren, glaube ich, lange nicht mehr gegeben. Ich habe versucht, das heute zu googeln und habe keinen Fall aus den letzten Jahren gefunden. Also hier gibt es eine besondere Sensibilität eines Mannes, der es verdient, beleidigt zu werden. Ich weiß überhaupt keinen Politiker zurzeit, außer vielleicht diesem nordkoreanischen Dickwanz, ich habe vergessen, wie er heißt, der es genauso verdienen würde, beleidigt zu werden. Der Mann ist ein Diktator, der kerkert Oppositionelle ein, der lässt Demonstranten zusammenschlagen, der lässt Redaktionen besetzen. Und diesen Mann soll man nicht beleidigen? Ja, was dann? Und was für eine Anspruchshaltung erhebt er, nicht beleidigt werden zu wollen? Übrigens gilt das für alle Politiker. Ich finde, Politiker müssen eine höhere Beleidigungsaushalteschwelle haben als normale Bürger wie Sie und ich, weil das ist Teil deren Jobs, beleidigt zu werden. Und es ist unsere Aufgabe, sie zu beleidigen. Jetzt gibt es aber auch einen Straftatbestand, den Paragraphen 103, 104, über den jetzt seit Tagen schon diskutiert wird. Wäre es nicht unter Umständen vielleicht sogar sinnvoll, sich da auf einen Prozess einzulassen, einfach um Klarheit zu erlangen? Nein. Sich auf diesen Prozess einzulassen, ist ja einfach den Wünschen Erdogans folgen, statt in aller Höflichkeit, aber auch in aller Deutlichkeit darauf aufmerksam zu machen, er soll sich nicht in die inneren Angelegenheiten der Bundesrepublik einmischen. Er reagiert ja immer so auf die Kritik aus dem Ausland. Er sagt, okay, ich schlag die Leute zusammen, ist mein gutes Recht und ihr mischt euch in meine inneren Angelegenheiten nicht ein. Nein, wenn der Prozess stattfindet, ist es ein unglaubliches Nachgeben gegenüber einem despotischen Verlangen und ein Präzedenzfall. Es werden sich andere melden, die genau das Gleiche von der Bundesrepublik verlangen werden. Und ich fürchte, das könnte der Weg sein, auf den uns die Kanzlerin führt, weil sie sich mit einem Diktator eingelassen hat, den sie braucht, um die Drecksarbeit zu erledigen, für die sie verantwortlich ist. Herr Bruder, danke. Das waren sehr deutliche Worte von Hendrik M. Bruder zum Thema Diktator und die Kanzlerin. Meine Damen und Herren, das Niemandsland endet hier. Tschüss Werner, alles Gute. Okay, tschüss, bis nächste Woche, da komme ich noch, aber übernächste Woche werde ich da nicht da sein, da fahre ich nach Paris wieder mal ein Wochenende in Paris, aber nicht wegen Emotionen oder so, Paris oder Brüssel, nicht deshalb, sondern weil, wenn du nach Paris fährst, musst du dir natürlich überlegen, wo du übernachten kannst. Und dann überlegst du Kempinski, Hilton oder doch ein paar Sterne weniger oder Jugendherberge. Aber jetzt, ich werde ins Aquarium gehen. Da kann man jetzt auch übernachten und zwar in einem kleinen Zimmer, das ist aus massivem Kristall, also aus Glas, und da steht ein Riesenbett drin und das wird dann im Aquarium versenkt und dann kannst du da von Bett aus zusehen, wie die Haifische um dich rumschwimmen. Und das will ich einfach mal erleben noch in meinem Leben. Also im Haifischbecken schlafen. Ja, dann viel Vergnügen und könnte ich sagen, Beiß und Beinabreiß. Bruch. Tschüss, alles Gute. Ein wunderschönes Wochenende, meine Damen und Herren. Hier endet das Niemandsland. Werden Sie glücklich? Schauen Sie ab nächste Woche in den Podcast unter www.niemandsland.contrabanda.org. Agur. Lass uns ganz hinübertreten.